Hallo und herzlich willkommen zur Kapitel-Review vom One Piece Manga Kapitel 866, das da den Namen trägt, Natural Born Destroyer. Zumindest ist das der englische Titel. Wir haben das Kapitel bisher auf Englisch gelesen, da wir es auf Deutsch noch nicht, ist es glaube ich noch nicht veröffentlicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Wir sind quasi stundenaktuell heute. Also, wie denn der genaue deutsche Titel ist, wissen wir nicht. Naja, also Natural Born Destroyer. Ja, mit dabei ist auch wie immer der Max. Hallo. Moin, moin, hi. Ja, Cover Page geht weiter mit Cavendish. Wir sehen ihn auf einem Balkon in seinem Königreich, dem Blue Joyce Königreich oder The Blue Joyce Kingdom. Und die Menschenmenge vor diesem Balkon besteht anscheinend hauptsächlich aus Frauen, die in allerarmen Himmeln und sogar in Ohnmacht fallen bei seinem Anblick. Ja, und er scheint da wirklich einen großen Impact auf das Königreich zu haben, nämlich, so wie ich diesen Text da unten verstehe, ist keine Frau mehr bereit zu heiraten, weil sie alle Cavendish anhimmeln. Und wir sehen, er ist Prinz dieses Königreichs. War das vorher klar? Nee, ich glaube nicht. Also er hatte ja eine Krone beim letzten Mal auf, in der Cover Story, aber so ganz. Okay, also hier haben wir die offizielle Bestätigung. Cavendish ist der Prinz vom Blue Joyce Königreich. Mögliches Szenario, wie ich, also kann ich mir vorstellen, wie er da, warum er Pirat geworden ist, ist vielleicht, dass die Männer ihn da weggejagt haben, damit die Frauen wieder heiraten wollen. Oh, das könnte sein, ja. Ja, wie findest du das, dass wir jetzt in die Vergangenheit gehen, der Strohhutflotte? Na, weiß nicht. Ich würde gerne lieber so Abenteuer sehen, die sie jetzt parallel erleben. Ja, war nämlich auch genau mein Gedanke. Ich finde das ganz cool, das zu sehen, aber ich hätte lieber vielleicht irgendwie, wenn sich die Strohflotte in so kleineren Grüppchen zusammenfindet und trainiert und sowas, das wäre irgendwie besser, fände ich. Jetzt kommt einem natürlich schon so bei dem Gedanken, wir hatten hier, als wir letztens über die Strohhut Allianz da, über die Flotte gesprochen haben, haben wir gemutmaßt, wer noch vielleicht so kommen würde. Und dann waren wir auch noch mit Vivi dabei und dass es so politische Ja. Verbündete gibt. Und das könnte ja auch hier sowas, was ich, das Blue Joyce Kingdom hat vielleicht auch eine Armee, die Cavendish vielleicht zu bereitzustellen vermag. Ja, wenn er die noch hat als Pirat, dann auf jeden Ja. Fall, gehe ich von aus. Ja, so viel zur Coverpage. Und dann starten wir auch mit dem Flashback von Big Mom und ihrer Vergangenheit. Wie Und wir wir sehen, vermutet hatten. ja, wie wir vermutet haben. Und das ganze Kapitel ist der gesamte Flashback. Also jetzt gibt es nur die Vergangenheit. Und wir sehen, dass Big Mom von ihren Eltern auf Elban abgesetzt wird. Und die sagen, ja, wir kommen wieder. Papa hat nur was zu erledigen. Und wir sehen auch, dass Big Mom menschlich ist, nur extrem groß. Dann lagen wir letzte Woche wirklich falsch. Ja. Oder vorletzt. Egal, wir lagen auf jeden Fall falsch. Das soll auch mal passieren. Ja, ist ja auch verständlich. Ich meine, Elban wird erwähnt, Big Mom ist riesig. Wer hätte denn nicht gedacht? Naja. Ja, so, und dann die Eltern segeln dann mit. Ist das eine. Ist nicht klar, ob es ihre Piratenbande ist oder ob das nur so eine, was weiß ich, so Fährmänner sind, die sie jetzt da halt hingefahren haben. Also ich habe bei zwei Shots darauf geachtet und was bisher typisch in One Piece war, ist immer, dass schwarze Flaggen bei Piratenschiffen sind. Und die Flaggen bei dem Schiff sind jetzt mehr als deutlich weiß. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass es keine Piratenschiffe sind, sondern ein Händlerschiff oder so. Okay, also Big Mom ist zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre alt. Wie alt ist sie aktuell? 68. 68, das heißt, wir sind bei 63 Jahren in der Vergangenheit. Okay. Ja. Ja, Big Mom wird dann auf Elban ausgesetzt. Und es wird dann noch eine Geschichte erzählt, nämlich die von Schwester Karamell. Und zwar war es nämlich so, dass Boogie und Woogie vor 100 Jahren die Riesenkrieger-Piratenbande verlassen haben, beziehungsweise verschwunden sind, und dass daraufhin Teile der Crew von der Marine gefangen genommen worden sind, hingerichtet werden sollten, und dann tauchte Schwester Karamell auf, die sagte: Nein, lass das, ich vergebe ihnen ihre Sünden und ich werde sie wieder zur Rechenschaft führen. Und, Ja, oder? Nicht? ich glaube nicht deswegen, dass die Marine zurückgelassen hat. Ich finde diesen Satz viel wichtiger, dass wenn sie diese jetzt hinrichten, dass das alle anderen Clans von Elban ihnen den Krieg erklären werden. Stimmt. Das ist, denke ich mal, für die Marine der ausschlaggebende Punkt gewesen. Ja, okay. Ich finde übrigens ein nettes Detail, einer der Riesen auf dem Schafott, ja, es ist schon ein Schafott, hat so einen Anker auf dem Arm. Das finde ich irgendwie ganz cool, so wie so ein Ein Seemann. richtiger Wie Popeye. Seemannsklischee. Ja. Ja, und dann erfahren wir die Geschichte von Schwester Karamell, die nämlich so eine Art Mutter-Theresa-Figur in dieser Welt ist, nämlich Waisenkinder oder Kinder, die generell verstoßen wurden, bei sich aufzunehmen, egal von welcher Rasse sie sind, in dem sogenannten Sheepshaus, also im Schafsstall, Schafshaus so. Ja, Schafstall würde ich auch sagen. Es passt irgendwie, passt ganz gut. Ja, und sie nimmt auch Big Mom bei sich auf. Und ja, man sieht dann Schwester Karamell im Alter von 80 Jahren, wie sie Big Mom aufnimmt und dann noch die anderen Kinder, die sich auch schon so über sie lustig machen. Und die Kinder, die sind schon, Creepy, die oder? sind richtig creepy, ja. Vor allem, wenn man jetzt dieses Bild sieht von Mutter Karamell mit den ganzen Kiddies, Ja. das kleine Mädchen da rechts. Also, das ist schon. Also erstens muss man schauen, dass da ein kleiner Panda im Hintergrund wieder zu sehen ist. Damit scheint es Oda aktuell zu Stimmt. haben, am Rockzipfel da von Big Mom. Ich finde aber dieses Kind ganz links mit der Gasmaske. Sieht aus wie so ein, na, wie hießen die aus? Hier, Majora's Mask. Horror. Ja, Nein. so ein Deku, das hätte so eine Deko, Deku-Maske genau. auf, so. Ja, stimmt. Ich musste da an Doctor Who Ende der ersten Staffel denken. Da gibt es auch so eine Szene, wo Kinder mit so Gasmasken verwachsen. Das sah dann auch so aus. Auf jeden Fall sehr creepy. Ja, wir haben dann noch so einen böse guckenden Prinzen. Der hat so eine Krone auf und dann noch so einen Typen mit einer Narbe über dem Auge und einer Sonnenbrille. Der ist auf jeden Fall der Chiller. Ja, also man weiß noch nicht, wer das alles ist. Vielleicht sind das mal bekannt, die Kinder oder sind das bekannte Persönlichkeiten. Es Ja, werden bei keine dem, Namen genannt. genau, keinen Namen, aber bei dem Prinz wird schon gesagt, dass er ein Prinz ist, der aus seinem Land verjagt wurde. Genau, und da der Typ mit der Sonnenbrille und der Narbe war mal ein Sklave. Genau. Ob er jetzt bei dem Weltaristokraten Sklave war, weiß man jetzt nicht. Ja, und Oh. wir erfahren, dass auch Big Mom sich mit den Kindern des Riesendorfes anfreundet. Ist das richtig? Ja, also diese, die mit ihr befreundet sind, also diese, ich weiß nicht, ich verstehe es beim Englischen manchmal nicht Ich ganz, auch was so nicht. Ausrufe sind. Ich glaube, das Riesenmädchen mit diesem Kopftuch heißt Gels, glaube ich. Oder das ist irgend so ein Ausruf. Da müsste ich vielleicht auf die deutsche Übersetzung noch warten. Auf jeden Fall scheint sie sich mit ihr, beziehungsweise mit den Riesen, allgemein besser zu verstehen, weil sie halt auf einer Augenhöhe sind. Ja, genau. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie nicht größer als die Sachen in ihrer Umgebung. Genau, und da fühlt sie sich dann gleich heimisch. Und dann erfahren wir noch so ein bisschen über ihre Persönlichkeit, nämlich sie hatte wohl irgendwie, oder sie traf auf einen Bären und einen Wolf, die sich gestritten haben, beziehungsweise die gegeneinander gekämpft haben. Also hatte sie sie in einen Käfig gesperrt, damit sie sich aussprechen und wieder anfreunden. Aber der Bär hat einfach mal den Wolf aufgegessen und dann hat Big Mom den geschlagen, mit einem Schlag sofort getötet. Ja. Und Schwester Karamell oder Mutter Karamell vergibt ihr alles, weil sie ja noch ein Kind ist Das und. ist doch aber auch kein richtiger Erziehungsansatz, oder? Nee, das kannst du ja nicht machen. Du musst dein Kind ja auch bestrafen, damit es lernt, was okay ist und was nicht. Ja. Also irgendwie Big Mom. Ist schön und gut. Ich weiß, was Oda damit versucht. Also ich denke, er will ein bisschen Sympathien wecken mit diesem Flashback. Vielleicht Ja, für nee, klappt nicht irgendeinen. so ganz. Nicht? Meinst du nicht? Also bei mir nicht Nein, zumindest. bei mir auch nicht. Aber ich glaube, ich werde damit nicht zufrieden sein, aber das Flashback fühlt sich so an, als ob da noch irgendein Twist kommt im Whole Cake Island Arc. Ja. Wir werden sehen. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Mutter Karamell tot ist zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Weil sie ist 80 vor 60 Jahren und ist kein Riese. Das heißt, wir können wirklich davon ausgehen, dass sie tot ist. Also ich glaube nicht, dass sie 100, 140 ist. Nein, glaube ich auch nicht. Ja, und dann sehen wir auch, das Dorf erzählt sich schon Geschichten. Oh, habt ihr gehört, sie hat einen Bären mit einem Schlag erledigt und ach du meine Güte. Und sie fängt auch langsam an, so im Schiebshaus die anderen Kinder oder ja doch die anderen Kinder zu verletzen, unabsichtlich. Denn wir haben einmal einen von dem Langarmstamm, dem sie versucht, irgendwie den Arm abzureißen, weil sie glaubt, der hat ein Gelenk zu viel, also nehme ich ihm eins weg. Und sie versucht auch irgendeinem Fischmenschen so die Flosse abzureißen, glaube ich. Und Mutter Karamell sagt dann, ach, ihr müsst ihr vergeben, sie ist doch nur ein Kind. Ja, und dann beginnt schon die Vorbereitung für das Fest. Ist das die Wintersonnenwende? Ja, also es wird, glaube ich, Sonnenfest genannt. Aber ich würde sagen, es ist die Wintersonnenwende. Ja, also, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wirklich vor der Wintersonnenwende wirklich gefastet wird. Aber ich glaube, da ist Oda einfach sehr kreativ gewesen. Da bin ich jetzt nicht so drin. Okay, wir sehen auf jeden Fall Eumo und Kasi, wie sie Richtig, genau. wie sie da hocken und dann sagen, ja, okay, also hast du schon deine Vorbereitung getroffen für das Fest, das daraus besteht, dass man 12 Tage fastet. Und Und dann das Fest feiert. dann gibt es ein riesiges Fest, genau. Wir sehen auch noch einen kleinen Hayrodin, wie er trainiert, Ja. ausgebildet wird sozusagen. Ich muss mal bei Eumo. Eumo und Kasi nochmal. Da bin ich irgendwie nicht so ganz drin. Ich hatte bisher ehrlich gesagt gedacht, dass sie, nachdem die beiden Kapitäne verschwunden waren, so noch geschippert sind über die Grand Line und dann von der Marine gefangen genommen wurden und erpresst wurden. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie, also jetzt kommt ja die Aussage, dass wenn sie in 10 Jahren nicht zurück sind, setzen wir wieder Segel. Das heißt, es muss ja logischerweise vor 50 Jahren in der One Piece Story noch eine zweite Piratencrew gegeben haben, weil die werden ja nicht zu zweit losgesegelt sein, oder? Das glaube ich auch nicht. Weil, also meine Vermutung ist aktuell wirklich, die sagen ja, sie warten noch 10 Jahre, wenn sie dann nicht zurück sind, segeln wir los. Die haben wahrscheinlich dann die zweiten Piraten ins Leben gerufen, sind dann losgesegelt, sind dann auf Widerstände gestoßen, haben ihre Kapitäne nicht gefunden, sind gescheitert, ein Teil ist vielleicht zurückgekehrt, Eumo und Kasi sind zur Marine gegangen. Ich fände es nämlich ganz passend, weil das ist so ein 50-Jahre-Rhythmus, das finde ich ganz schön und ich glaube auch, dass Oda das absichtlich gemacht hat. Wir hatten vor 100 Jahren die Auflösung der Piraten, hatten vor 50 Jahren den Versuch, den neu zu machen und haben jetzt im Jahre 0 mit Hayrodin, den wir auch auf derselben Seite sehen, quasi nochmal den neuen Versuch, die Riesenpiraten wieder aufleben zu lassen. Ja. Das finde ich so vom zeitlichen Abstand ganz schön gelöst. Lässt sich auch leichter errechnen damit. Ja, Plothole leider für. Eindeutiges Plothole für mich immer noch ist, dass Hayrodin einfach auf Dressrosa als, sagen wir mal, maximal durchschnittlicher Kämpfer gezeigt wurde. Also eine Gear 2 Pistole von Ruffy hat ja gereicht, um ihn auszuschalten. Wie bei den Rest der Strohflotte ist da jetzt aktuell nicht. Außer Lysop und Nami würde ich sagen, könnte es jeder aktuell mit dem Durchschnittsriesen aufnehmen, so gefühlt. Ja. Vom Stärkefeld. Also ich denke, Sanji und Zoro hätten überhaupt kein Problem. Franky wahrscheinlich auch nicht. Mit Shogun wird er wahrscheinlich auch kurzen Prozess mit jedem Riesen machen. Das ist für mich noch ein bisschen inkonsequent, wie Oda das mit dem Stärkeverhältnis da gemacht hat. Ja, stimmt. Also das stärkste Königreich der Welt und Hayrodin ist dann so ein One-Hit mit Gear 2. Hätte Ruffy ihm eine Kong-Gun ins Gesicht gedrückt, okay, kann man drüber sprechen, irgendwie off-guard erwischt, hat einfach nicht aufgepasst, aber Gear 2 Pistole, das war schon irgendwie sehr lame und gegen Mesh-Weiß, war zwar der kurze Kampf der Strohflotte, fand ich, also von denen, aber so besonders, dass er jetzt die Riesen als das stärkste Volk dargestellt werden oder stärkste Königreich. Ja, irgendwie nicht so ganz. Wer auf jeden Fall wahrscheinlich stärker war als Hyrule, sind auf jeden Fall die Könige des Landes, wenn man so will, die beiden ältesten Krieger der Welt, nämlich, also auf Englisch heißen sie Waterfallbeard Yoruru und Mountainbeard Yaruru. Weil Yoruru ist 344 Jahre alt, Yaruru 345. Das sind die Oberhäupter des Stamms, gehe ich jetzt mal von aus, ja, ne? Des Stamms auf jeden Fall. Das ist immer wichtig zu Ja. erwähnen bei Elbern, glaube ich. Genau. Die scheinen ja sehr, sehr, vielleicht im Krieg miteinander, naja, im Krieg wahrscheinlich nicht, Stimmt. weil sonst wäre die Aussage am Anfang nicht gekommen mit Sie dem. sind auch nicht, sie sind nicht die Könige des Landes, wird ja gleich noch Prinz Loki erwähnt, sondern halt, sie sind die Häuptlinge dieses Dorfes. Genau. Aber die Richtig. ältesten Krieger auf Elban. Und der Welt. Und der Welt, genau. Ja. Auf jeden Fall der älteste Charakter, den wir jemals gesehen haben, mit Ja. Abstand. Und sie waren wahrscheinlich vor Bubi und Wugi die Kapitäne der Piratenbande, der Riesen. Ist anzunehmen. Vielleicht 50 Jahre davor? Man Man weiß es weiß es nicht. nicht. Auf jeden Fall kriegen wir noch die Info, dass alle Leute da im Dorf Semmler essen. Wie das jetzt auf Deutsch heißt, weiß man nicht. Es ist irgendwie so ein süßes Brot mit Marzipan drin so und irgend so einer Creme. Und das essen die, um halt ja sich zu stärken für das Fasten sozusagen. Genau, ist übrigens ein wirklich traditionell schwedisch-finnisches Essen. Ach, das Eine gibt's wirklich? Süßspeise, ja. Hm, nicht schlecht. Ich zitiere mal gerade, Moment, Wikipedia, lass mich eben einmal runterscrollen. Eine Festtagsspeise ist das, also das ist, passt wohl wirklich zur Sommersonnenwende. Es ist ein Semmel, also unten ein Brot, Marzipan und Buttercreme oder so, mit Zimt vielleicht noch, Hefe. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall Marzipan und Ja. Brot. Jetzt kommt ein Satz, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Und zwar wird hier gesagt, dass Prinz Loki vor einigen Tagen im Schloss geboren wurde, an dem gleichen Tag wie unser Dorfvorsteher Goldberg. Ja. Also. Wer ist denn jetzt der Dorfvorsteher? Ich dachte, das wären die beiden Alten. Nein, ich glaube ehrlich gesagt, dass die beiden Alten sich überhaupt keiner Dorfzugehörigkeit zuordnen würden. Wie Hyrule gesagt hat, sind sie ja respektiert von allen Riesen. Kann sein, dass sie in diesem Dorf leben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie da groß, also groß, haha, weil sie Riesen sind, dass sie da irgendwie in der Politik involviert sind. Ach so. Loki wurde im Schloss geboren. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass dieses Schloss irgendwo in der Mitte der Insel steht, wo alle anderen Dörfer drumherum sind und das so der Nenner ist, auf den sie sich einigen können. Und Loki ist halt dieser Prinz, der in dem Schloss geboren wurde. Also der Prinz von Elban, könnte man sagen. Ja, Und genau. ich Ich glaube, weiß jetzt nur dieser. nicht, ich wusste halt nicht, wer Goldberg ist. Ich glaube, Goldberg ist. Ich glaube, Lord ist. Bei Wikingern sagt man ja, glaube ich, Jarl oder so. Und die Wikinger waren ja schon immer, die hatten ja nie einen Staat, sondern die waren ja immer Dorfgemeinschaften, kleinere Städte, aber meistens war das wirklich so, dass die sich nur im Falle des Krieges halt zusammengeschlossen haben. Und dieser Goldberg wird dann wahrscheinlich einfach der Dorfvorsteher sein, der Sohn des Jarls. Und also ich glaube nicht, dass Joruru und Jaruru da im Dorf politisch irgendwie aktiv sind, Okay, würde ich es kann, jetzt. also es kann auch sein, wenn die so, was weiß ich, so eine, ja, dass es respektierte Krieger sind und ziehen vielleicht so durchs Land und sind jetzt zufällig in diesem Dorf zu dieser Zeit und Ne, kann sein, sind da klar. zu Gast. Das kann ja auch Ja. sein, das wissen wir Vielleicht nicht. wollen die da das Fest feiern, weil die Ja. da Freunde haben. Oder, also ich glaube nicht, dass sie groß mit diesem einen Dorf unbedingt einen Bezug haben, außer dass sie gerade da sind. Okay, also wir sehen dann auf jeden Fall noch Big Mom, wie sie sich mit Semmler voll ballert und dann irgendwie so ein Zuckerflash kriegt und davon so viel frisst wie gefühlt 100 Riesen auf einmal, wird dann auch angehalten, hör auf, so viel zu essen, ist für uns andere nichts mehr da. Ja, dann die Fastenzeit. Big Mom hat Schwierigkeiten, Ich finde hat schön, sehr dass dollen dieses Hunger. Schiebshaus auch oben so einen Schafskopf auf dem Gebäude hat. Das gefällt mir ganz Ja, gut. stimmt, das sehe ich ja jetzt erst. Das ist richtig cool. Ja, nach am siebten Tag des Fastens kriegt Mutter Karamell die Nachricht, dass Lindelin irgendwas gemacht hat. Und zwar hat sie das ganze Dorf zerstört. Ja. Also wir sehen brennende Häuser, Riesen, die tot oder bewusstlos am Boden liegen. Ich denke, wir Und können fast tot sagen. Also würde ich jetzt ernsthaft vermuten. ja, wie sie das gemacht hat, weiß man nicht. Vielleicht mit Haki, vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer sagt es? Yaruru oder so? Ja, ich glaube, Nee, das ist ja. Yoruru ist es. Ja, der Mountain Beard. Genau, der sagt, Big Mom ist das Böse in Person eines Kindes und muss exekutiert werden. Und Mutter Karamell versucht ihn noch dran zu hindern, aber wir sehen nur, wie er ausholt. Ja. Ist eine Menge. Erstmal muss ich sagen, wir bekommen einiges an, habe ich ja eben schon kurz angerissen, einiges an Insights, was Big Moms Charakter angeht, der mich aber bis hierhin immer noch absolut langweilt. Das Schönste an dem Kapitel ist für mich eindeutig, dass wir Elban wirklich zu sehen bekommen. Ja. Also wir wissen am Anfang, also sehen wir in dem zweiten Panel, dass es da schneit viel, also dass es relativ harsches Klima wahrscheinlich ist. Ich finde das geil mit diesem Riesenbär und Wölfen im Ja. Wald. Das ist echt cool. Die Häuser gefallen mir alle. Diese bootartigen Häuser, die haben bestimmt auch Namen, da bin ich jetzt leider gerade nicht so Ja. drin. Hätte ich bei Vikings besser aufpassen müssen. Und allgemein, die Riesen finde ich cool vom Design her, alle etwas Ja. robuster wirkend. Aber Big Mom, sie ist, was ist sie jetzt? Sie ist ein Mensch, aber ich verstehe nicht warum. Also, das muss doch irgendeinen Grund haben, dass sie ein Mensch ist, aber so groß ist wie Ja, Riesen. vielleicht das hat auch so eine Krankheit. Gibt ja auch hier in der realen Welt so Kleinwuchs, Riesenwuchs. Ja, Vielleicht hier, wie leidet heißt sie er halt an so denn? einer extremen Form von Riesenwuchs so. Elefantitis oder so. Nee, das glaube ich, da wachsen nur verschiedene Körperteile oder keine Ahnung. Eine Krankheit, okay, ist in Ordnung. Im Grunde muss man aber jetzt so als Fazit aus dem Kapitel sagen, dass eigentlich Mutter Karamell selbst schuld ist. Ja, Also, so, ja, würde ich mich anschließen. Also das auf jeden Fall, hast du ja eben schon gesagt, das kann nicht der richtige Weg sein, ein Kind zu erziehen. nein, so, auch ist nicht schlimm, du hast ihm halt nur die Flosse fast Ja, und den Arm ist doch nur ein rausgerissen. Kind. Ihr war doch Ja. auch mal klein. Ja. Die Frage ist, was wird jetzt passieren? Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird sie ihn wirklich aufhalten. Oder, also Möglichkeit 1, Mutter Karamell hält Yororo auf. Möglichkeit 2 ist, Big Mom tötet Yororo. Oder Möglichkeit 3, Juru tötet Mutter Karamell beim Versuch, ihn aufzuhalten. Ja, möglich, stimmt. Wir sehen ja, dass Big Mom auf jeden Fall in ihrem Anfall drin ist, also nicht mehr die Möglichkeit über ihre Sinne hat. Wissen aber auch, dass sie auf jeden Fall gegangen ist, so in ihrem letzten Bild. Von daher, ach, ich weiß nicht, Vielleicht war es irgendwie, aber auch nur metaphorisch gesehen so. ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, irgendwie ist es mir auch egal. So, ich finde Big Mom scheiße. Schon, also, ich finde sie cool als Bösewicht, als Gegner. Ich finde cool, dass sie offensichtlich als Kind schon böse war. Eindeutig. Also auch Doflamingo-mäßig. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke, Mutter Karamell wird gezwungen, alles aufzugeben und das Dorf zu verlassen. Big Mom wird auch gezwungen, das Dorf zu verlassen, muss sich ab jetzt alleine durchschlagen. Ja. Ja, vielleicht wird aufgeklärt, wie sie die restlichen Jahre nach Genau. Elbern oder nach diesem Vorfall verbringt. Was ich auf jeden Genau. Fall auch an diesem Kapitel am besten fand, wie du schon sagtest, die ganzen Infos, die wir über Elbern kriegen. Ja. Das Aussehen, so ein bisschen die Struktur von den Dörfern, dass es auch die beiden Alten da, dass die da so respektiert werden, die ältesten Krieger der Welt. Das alles zu sehen, ist schon richtig cool und bestärkt mich nur noch mehr darin, dass ich so viel Bock auf den Elban-Arc habe. Ich finde, muss ja ehrlich sagen, ich finde es jetzt ein bisschen sogar verschenkt. Ich hätte das lieber wirklich, wenn die Strohhüte da ankommen und das kennenlernen. Und nicht Big Mom. Ich mag Big Mom nicht. Als Vielleicht sieht es ja jetzt komplett anders aus. glaubst du? Nein, Wa glaube warum ich nicht. sollte? Ja. Ja, ich hab. Elban wird geil. Muss einfach geil. Elban wird auf jeden Fall geil, aber wie lange geht das Flashback jetzt noch? Was schätzt du? Ich Puh. würde fast sagen, es muss noch mindestens zwei Kapitel gehen, Ja, weil. es muss jetzt noch. Auf jeden Fall kommt jetzt noch eins. Da wird doch jetzt irgendwie aufgeklärt, was jetzt mit Karamell und sowas nach diesem Vorfall, die Auswirkungen dieses Vorfalls Ja, behandelt. So. ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Oda das Flashback mit einbaut, wie Roger ihr das Poneglyph geklaut hat. Oh, das kann sein, ja. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Teil der Vergangenheit sehen, dann fünf Kapitel Action und dann nochmal einen Teil der Vergangenheit. Also ich glaube, Oda zieht das jetzt durch. Er wird jetzt Big Moms Leben bis zu Zeitpunkt X erzählen. Das heißt, meiner Meinung nach werden es noch mindestens zwei Kapitel leider. Ja, da schließe ich mich dir an. Also ich könnte mir das so vorstellen, dass es nächste Woche, dass wir dann die Auswirkungen dieses Vorfalls sehen, was vielleicht auch mit Mutter Karamell danach passiert, und dass darauf wir so eine Schnellabfolge von diesem Punkt bis heute kriegen, mit Roger und dem Poneglyph und was vielleicht sonst noch so passiert ist. Aber ich denke auch so, mindestens zwei Kapitel sind wir auf jeden Fall noch in der Vergangenheit. Ja, ich wollte noch eben erwähnen kurz, Loki wurde ja schon mal in Verbindung mit Lola erwähnt. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass Loki aktuell 58 Jahre alt ist. Also eher einer der jungen Riesen, würde ich fast sagen. Stimmt, für einen Sogar Riesen ist jünger das als Hayori. wahrscheinlich so gerade, könnte man so wahrscheinlich so mit Teenager. Volljährigkeit oder Ja, sowas. es stimmt, genau volljährig oder so. Ja, je nachdem, wann das mit Lola war, war er vielleicht zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 35, 40 oder so. Lola ist ja jetzt auch nicht mehr die jüngste. Oder die schönste. Oder das, ja. Aber bei der Mutter, naja. Okay. Ja. Haben wir noch was? Ich bin fertig. Ich würde gerne Action sehen. Ich bin kein Freund von dem Flashback jetzt. Naja. Vor allen Dingen ist es schade, dass die Strohhüte bekommen davon ja nichts mit. Also das finde ich allgemein oft bei Flashbacks verschenkt. Das letzte längere Flashback, wo es besser gelöst war, war, würde ich fast schon sagen, das Otohime-Flashback, wo dann Jimbe parallel nochmal alles erzählt hat, was in dem Flashback passiert Ach ist. so, ja, stimmt. Aber so ist es halt für den Leser ein Gewinn, aber Ruffy bekommt es nicht nur mit, ihm kann es ja im Grunde auch egal sein. Stimmt, also der weiß nicht, dass es Prinz Ja. Loki und was weiß ich nicht alles nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass Big Mom böse ist und nicht nur wegen ihrer Eating Disorder, sondern die ist ja auch böse, wenn es darum geht, jemanden umzubringen. Da muss sie ja nicht in ihrem Anfall drin sein. Die Windsmokes einfach ermorden. Ja. Weiß auch nicht, keine Ahnung. Wir werden sehen. Was man noch sagen kann, auf jeden Fall, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, ist, dass jetzt wissen wir, wovon, also mit Sicherheit, woher Big Mom ihren Traum hat, nämlich dass alle Rassen gemeinsam leben können. Stimmt. Die Umsetzung ist halt nur absurd bei Big Mom. Ja. Das ist halt einfach nicht geil. Und es muss keiner fasten. Das hat vielleicht auch da den Hintergrund. Stimmt. Aber das war ja auch eher das mit Elban und nicht das Waisenhaus an sich. Stimmt, genau. Ja. Gut, damit wären wir dann durch. Gab sehr viel zu besprechen, weil wir sehr viele Infos bekommen haben. Und mal gucken, wie es das nächste Mal aussieht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und tschüss. Tschüss.